24. Brief. Wie Stimmgabeln auf dem kosmischen Klavier. Liebe Vanessa, in einigen meiner früheren Briefe habe ich schon über bedeutsame Koinzidenzen geschrieben, und da die Zeit nicht linear ist, fügt es sich ganz gut, wenn dieser Kreis sich hier schließt und wir auf dieses Thema zurückkommen. Du betrittst einen Laden und stößt auf einen Freund, den du seit 5 Jahren nicht mehr gesehen hast und von dem du gar nicht weißt, dass er gerade mal wieder hier in der Gegend ist. Aber ausgerechnet an diesem Morgen hast du an diesen Freund gedacht, weil du ihn dringend etwas fragen musst, was nur er weiß. Das ist eine bedeutsame Koinzidenz. Oder dein Computer fällt in dem Augenblick aus, in dem du einen Brief schreiben willst, der dir viel Ärger eingebracht hätte. Das ist mir vor ein paar Jahren passiert. Aber können wir uns der größeren Bedeutung öffnen, den vielen Welten, die sich in dieser Koinzidenz treffen, wie in der griechischen Tragödie oder im javanischen Schattentheater? Können wir uns von dieser umfassenderen Sicht leiten lassen, die solche Koinzidenzen uns vorführen? Sogar während der Tage, die ich hier in der Hütte verbringe, um zu schreiben, habe ich eindeutige Fälle von solchen Koinzidenzen erlebt. Über einen habe ich bereits im 5. Brief berichtet. Die Sache mit dem warmen Wasser, das gerade an dem Morgen ausfiel, an dem mir unbedingt die Koinzidenz einfallen musste. Ich will dir noch von einem Fall erzählen, zu dem es heute Morgen kam. Ich sah gerade durch, was ich vor ein paar Tagen über Holons geschrieben hatte, die auf einen plötzlichen Energiestoß hin entweder auf eine höhere oder auf eine tiefere Ebene der Energie und Ordnung springen können. Es wollte mir nicht so recht gefallen, es war mir ein bisschen zu steif geraten, und ich hatte schon tagelang daran herumgebastelt, wusste aber immer noch nicht so recht, wie es sich in den Zusammenhang einfügen ließ. Ich hatte das Gefühl, dass ich da dringend noch ein praktisches Beispiel brauchte. Heute Morgen war ich also damit beschäftigt, diesen Teil umzuschreiben, um ihn einfacher und klarer zu machen. Beim Schreiben überlegte ich gerade, was wohl ein gutes Beispiel wäre, als mir ein unbekanntes Geräusch auffiel. Ich hörte auf zu tippen und lauschte. Es konnte nur Musik sein. Sie wurde lauter und war schließlich als so etwas wie leichter Country-Rock zu erkennen. Der Hausverwalter wohnt drüben auf der anderen Seite der Zufahrt, vielleicht 200 Meter weit weg, und ich dachte, mein Gott, Mark kann doch unmöglich seine Stereoanlage dermaßen aufdrehen. Und eigentlich hört er nie Country Music. Also ging ich zur Tür und sah nach. Da stand auf der Zufahrt zwischen meiner Hütte und Marks Haus ein alter dunkelgrüner Pickup. Auf dem Fahrersitz saß jemand mit einem Pappbecher Kaffee in der Hand und wippte mit dem Kopf zur Musik. Mein erster Gedanke war, rauszugehen und den Mann zu bitten, er möge doch die Musik leiser drehen. Aber dann kam mir plötzlich: Das ist genau das, worüber du gerade schreibst. Also ging ich an meinen Computer zurück und ließ mich von diesem Störungsgefühl antreiben. Es funktionierte. Nach ein paar Minuten machte die Musik mir überhaupt nichts mehr aus, zumal sie ja offenbar gezielt dazu da war, mir bei dieser schwierigen Passage zu helfen. Noch bevor ich mit dem Schreiben fertig war, wurde die Musik leiser und ein paar Minuten später hörte ich den Wagen wegfahren. Koinzidenz? Ah, natürlich. Und sogar bedeutsam. Es war eine Koinzidenz meiner äußeren Welt und der inneren Welt meiner Gedanken und Gefühle zu diesem Buch, die im Moment sehr konzentriert ist, weil ich mit meinen Gedanken und Gefühlen zu diesem Buch esse und schlafe und meiner Manjushri-Praxis nachgehe. Es gab eine ganze Reihe von Vorfällen dieser Art. Ich habe mich zum Schreiben hierher zurückgezogen, weil ich große Schwierigkeiten mit der Fertigstellung dieses Buches hatte. Ich habe Manjushri sehr nahe gefühlt und ihn manchmal fast verzweifelt um Hilfe gebeten. In der Zeit vor meiner Abfahrt hierher hatte ich mit besonderer Sorge beobachtet, wie die Borniertheit der Schule sich an dir auswirkte. Und dann war da noch ein Gespräch mit Adam, einem jungen Freund, Student im ersten Semester. Er erzählte mir, dass viele seiner besten Freunde in einer verzweifelten Lage seien. Sie waren schwer depressiv oder nahmen harte Drogen, und es gab mindestens einen Selbstmordversuch. Es war ihm so wichtig, dass ich verstand, wie zutiefst entmutigt deine Generation angesichts des Zustands der Welt und angesichts der trüben Zukunftsaussichten ist. Am ersten Morgen meiner Klausur übte ich meine Manjushri-Meditation und es kamen die Worte in mir hoch: Bitte hilf. Dann hörte ich, beziehungsweise fühlte ich in meiner Brust die Worte »Liebe Vanessa«. Ich dachte, oh, wirklich nett, aber das wird nicht gehen. Aber dann hörte ich wieder »Liebe Vanessa« und schob den Gedanken abermals weg. Als dann zum dritten Mal »Liebe Vanessa« kam, stand ich auf und schrieb »Liebe Vanessa«. Von da an war das Schreiben kein Problem mehr.